Traum, mit deinen glänzenden Porzellangesicht. Pass auf, dass die Wut über diese Lügenwelt nicht aus ihrem Verlies aufbricht. Ich verkümmer die Hülle bleibt und lächelt bis in alle Ewigkeit. Nur die Wut könnte dich befreien und dir Bewegung verleihen. Wir spielen ehrlich, wir spielen mit Wut, denn dieser Sound liegt uns im Blut, uns im Blut. Onsenrot, Onsenrot. Die Fassade glänzt, die Stadt ist rein, dicke Autos neben Villen. Doch innen drin sieht es anders aus. Familien schreit Beruhigungspille. Wichtig ist nur, was der Nachbar denkt. Niemals zählt das eigene Ich. Sie spielen ihre Rollen gut. Die wahre Feuer, die wollen sie nicht. Wir spielen ehrlich, wir spielen mit Wut. Denn dieser Sound liegt uns im Blut. Uns im Blut. Uns im Blut. Wir spielen ehrlich, wir spielen mit Wut. Denn dieser Song liegt uns im Blut. Uns im Blut. Uns im Blut. Uns im Blut. Wir spielen ehrlich, wir spielen mit Wut. Denn dieser Song liegt